1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Wir haben ja gestern und die ganze Woche über schon sehr viel über Tod und Sterben gesprochen. Das werden wir heute wahrscheinlich weniger machen, je nachdem natürlich, wie euer Interesse ist und zu welchen Themen ihr anruft. Also gerne, sehr gerne auch zu anderen Themen. Heute, was euch interessiert. 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr. DE, Christiane, ist die erste Anruferin und die ist 48. Guten Morgen, Christiane. Ja, hallo Domian. Hallo Christiane. Was ist denn dein Thema? Ja, meins ist leider noch das von gestern. Mhm. Ich weiß seit Februar, dass ich sterben werde, dass ich nicht mehr ganz lange zu leben habe. Du bist schwer erkrankt. Ja, meine Leber ist kaputt und Ein Transplantationsorgan kommt nicht in Frage, weil ich eine Krankheit habe, die sofort das neue Organ wieder befallen würde. Mhm. Also. Was für eine Krankheit ist das? Eine Hepatitis C. Und die würde das neue Organ dann auch gleich wieder befallen? Richtig, weil das ja im Blut ist. Ah ja. Mhm. Und ja. Das weißt du. Du weißt jetzt seit dem Februar, dass du nicht mehr lange leben wirst. Ja. Was hat man denn zu dir gesagt? Auf was kannst du hoffen? Also im Februar sollte ich mich eigentlich schon verabschieden. Mhm. Und meine Familie war auch da, hat sich auch schon verabschiedet. Jetzt habe ich es noch ein bisschen länger geschafft. Mhm. Und ja, gut. Man hofft halt so von Tag zu Tag. Mhm. Wenn es dann schlimmer wird und die Leber nicht mehr mitmacht, gar nicht mehr mitmacht, also im Moment übernehmen Medikamente die Arbeit der Leber und irgendwann ist dann Schluss. Dann. Lebst du alleine? Also jetzt gerade ja, weil ich habe eine 13-jährige Tochter, aber die ist geflüchtet, sagen wir es mal so. Die ist geflüchtet. Wohin? Also die hat. Warum? Ja, zu ihrem leiblichen Vater. Wegen deiner Krankheit? Ja, weil sie Angst hat, mich zu finden, mich zu sehen. Also sie weiß richtig Bescheid, wie ernst es ist. Sie weiß schon Bescheid, wie ernst es ist, nur sie möchte nicht drüber reden. Ah ja. Also sie verschließt sich total dem Thema. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Vorstellung. Also ich hatte gedacht, ich könnte gut mit ihr drüber reden, ihr vielleicht die Angst nehmen und ihr ein bisschen für die Zukunft auch Mut zu machen. Ja, wie hat sie denn reagiert, wenn du so vorsichtig angefangen hast, über dieses Thema zu sprechen? Sie ist ganz fürchterlich wütend geworden. Und hat das Zimmer verlassen, hat sich in ihrem Zimmer eingesperrt. Also sie möchte einfach nicht drüber reden. Und das gelingt? Auch mit der Familie, also mit meiner Mutter oder so, kann sie nicht wirklich drüber reden. Und redet sie denn mit ihrem Vater, mit ihrem Papa über dein Schicksal? Das kann ich nicht genau sagen, aber ich denke mal nicht. Ich glaube auch nicht, dass ihnen das wirklich... Ach so. So sehr interessiert. Das heißt, du hast gar nicht viel Kontakt im Moment mit der Tochter? Ja, doch. Sie kommt also einmal die Woche ungefähr, kommt sie schon vorbei. Mhm. Aber sie ist auch etwas distanzierter als sonst. Was war der genaue Grund, Christiane, dass du dich gemeldet hast? Ist das der Grund, dass es dir so schlecht geht und dass du quasi wirklich mit dem Tod lebst? Das ist gar nicht so schlimm. Ich habe mein Leben gelebt und das habe ich auch richtig. Also ich habe wirklich viel gemacht und mein Leben ausgekostet. Mhm. Das mein Problem ist einfach, ich möchte meiner Tochter nicht diese Traurigkeit hinterlassen. Ich verstehe, das Problem ist die Tochter. Ja, genau. Ich möchte einfach vielleicht von dir wissen, ob du eine Idee hast, wie ich sie darauf vorbereiten kann, ohne jetzt ihr doch noch mehr Angst zu machen. Das Problem ist natürlich, dass sie jetzt, wenn du mit dem Thema anfängst, sie ja komplett zumacht, ne, so wie du es beschrieben hast. Ja. Und ein weiteres Problem ist auch, dass offensichtlich der Vater, ihr Vater, dein Ex-Freund, dein Ex-Partner auch nicht großartig interessiert ist daran, sich mit ihr darüber zu unterhalten und sich zu beschäftigen. Jetzt ist die Frage, wie erreicht man das Mädchen? Wie erreicht man sie? Sie wirklich besser vorzubereiten, damit der Schock und die Trauer nicht zu schlimm für sie ist, wenn es dann irgendwann passieren sollte. Ja, ich dachte, vielleicht hast du da eine Idee. Ja, also eine Idee wäre natürlich, kannst du dich noch bewegen? Kannst du noch rausgehen? Ja, also eingeschränkt. Eingeschränkt. Ja. Ja, also eine Idee wäre sicherlich, wenn du das zusammen mit einem Kinderpsychologen machen würdest. Oder in eine Beratungsstelle, die sich speziell für solche Themen spezialisiert hat, für Kinder und Jugendliche. Gibt es ja alle Orten. Ja. Da müssten wir mal überlegen, ob du da mit hingehst oder ob sie da auch alleine hingehen könnte. Würde sie das überhaupt machen? Aber auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten. Da werden wir dich gleich gerne auch noch mit Adressen und Anlaufstellen versorgen. Wie wäre das denn, spielen wir es mal durch, wenn du ihr sagen würdest, ach komm, lass uns mal zusammen da hingehen. Wir wollen da mal gemeinsam was bereden. Also ich gehe davon aus, dass sie mir sagen würde, sie hätte keine Zeit. Weil das höre ich eigentlich fast nur noch von ihr. Was hast du ihr denn eigentlich gesagt, woraufhin sie dann so zornig weggegangen ist? Ja, also ich habe gesagt, ich bin krank und ich werde wahrscheinlich nicht mehr ganz lange bei dir sein. Und ob sie, ja, also ich hatte sie eigentlich gefragt, ob sie darüber reden möchte mit mir. Ob ich ihr da irgendwie weiterhelfen kann. Und da ist sie also schon, da hat sie schon zugemacht. Wie lange leidest du denn überhaupt an der Erkrankung? Also bemerkbar gemacht hat sich das eigentlich erst ganz, ganz langsam im August letzten Jahres. Und im Februar war ich dann schon einmal weg. Also da musste ich schon wieder zurückgeholt werden. Ach so, so schön. Und jetzt gut, was heißt leiden? Es fällt einem halt vieles schwerer. Aber ist Leberzirrhose, da denkt man natürlich in erster Linie erst an Alkohol. Hast du sehr viel Alkohol getrunken früher? Das habe ich auch. Das hast du auch. Also mit Sicherheit habe ich da nicht reingespuckt. Aber du bist keine Alkoholikerin. Nein. Das nicht. Also das natürlich kann man diese Erkrankung auch bekommen, wenn man nicht Alkoholiker ist. Ja, also damals gab es diese Krankheit offiziell noch gar nicht. Und es war auch so mehr der Beginn von AIDS. Also was mit Safer Sex war nun auch noch nicht so das Thema. Achso, du meinst die Hepatitis C? Ja. Ja, genau. Die war damals noch nicht so bekannt und die Übertragungs- nee, also vor 25 Jahren wussten die noch gar nichts darüber. Also kann man sagen, dass die Hauptursache die Hepatitis C ist und nicht hauptursächlich der Alkohol. Du hast zusätzlich Alkohol getrunken, aber das ist nicht die Hauptursache. Nein, das ist jetzt nicht hauptursächlich. Also Christiane, wir werden jetzt mal im Hintergrund uns ein bisschen schlau machen wegen einer entsprechenden Beratungsstelle für Kinder. Vielleicht gibt es auch so einen ambulanten Dienst, dass jemand nach Hause kommt, dass du gar nicht mit der Tochter irgendwo hin musst. Das wäre, glaube ich, noch das Allerbeste. Dass man sich vielleicht gar nicht groß vorher informiert, sondern dass jemand da ist, eine Beraterin vielleicht, und mal vorsichtig in diese Thematik einsteigt. Ich verstehe dein Anliegen, denn der Schock ist natürlich dann umso größer für sie, wenn sie nicht vorbereitet ist. Sie ist zwar schon ein bisschen vorbereitet jetzt, weil sie weiß, da braut sich was Schlimmes zusammen, aber ich glaube, in dem Alter kann man das noch gar nicht so richtig ermessen, was das bedeutet. Ja, fürchte ich auch. Mhm. Ist es so, wenn du dieses Problem gelöst hättest, würdest du sagen, dass du dann leicht gehen kannst? Ja. Das auf jeden Fall. Das ist ja erstaunlich für eine Frau im Alter von 48 Jahren erst. Ja, wie gesagt, also ich hab ein schönes Leben gehabt. Mhm. Und habe nichts vermisst. Du bist zufrieden. Ja. Ja. Das kann nicht jeder sagen. Das kann manch ein 80-Jähriger nicht sagen. Insofern ist es ein großes Glück, wenn du das so empfindest und so sagst. Das ist ja, finde ich so. Also ich hab schon viel, viel gemacht. Ich habe ja meine Tochter auch erst spät bekommen. Mhm. Liebe Christiane, jetzt machen wir uns für dich schlau und werden dich gleich nochmal anrufen und alles Weitere dann gleich im Hintergrund. Ja. Ich hoffe sehr, dass das Problem gelöst wird und dass du dann erleichtert bist. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Alles Gute und wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Nummer, die hat auch Conny gewählt. Und Conny ist 51. Guten Morgen, Conny. Morgen. Hallo, Conny. Um was geht's bei dir? Ja, Leben mit dem Tod. Ich habe von dir mal eine Sendung gesehen. Ja. Da konnte man über Lüdenscheid, über einen Bestatter, Menschen nach Hause holen in einer Urne. Mhm. Und ich habe das jetzt gemacht. Ich habe meinen Vater auf dem Friedhof, aber eine kleine Mini-Urne bei mir auf dem Schrank. Ach, das ist ja eigentlich in Deutschland verboten, aber... Nein, das ist nicht verboten. Nee, das ist nicht verboten? Nein, das ist nicht verboten. Bist du sicher? Ganz sicher. Also... dein Papa ist gestorben. Ja. Wann ist er gestorben? Letztes Jahr im Oktober. Letztes Jahr im Oktober. Und du hast einen Teil der Asche. Asche bei mir zu Hause auf dem Wohnzimmerschrank. Und ich habe euch auch ein Bild geschickt. Mhm. In so einer kleinen Mini-Urne. Und das ist definitiv nicht verboten. Ja, denn vermutlich hast du das aber über Holland gemacht und nicht in Deutschland. Nein. Nicht? Nein, über den Bestatter hier in meiner Stadt. Mhm. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist auch egal. Erzähl du ganz einfach, was du da gemacht hast. Dann hat der Bestatter die Asche quasi aufgeteilt für die Wohnung und für das Grab? Ja, der hat so einen Teelöffel oder Esslöffel in diese Urne, die ich mir ausgesucht habe, hat er reingemacht und die konnte ich mitnehmen. Ach so, so wenig nur. Das heißt, die Hauptasche ist schon auf dem Friedhof? Die ist auf dem Friedhof. Mhm. Und die Urne, die habe ich auch wunderschön bemalen lassen, weil mein Vater ist gebürtig aus Danzig. Mhm. Und da habe ich gedacht, so eine stinknormale Urne will kein Mensch haben. Da habe ich ihm das Danziger Krantor drauf malen lassen. Mhm. Das dauerte zwar jetzt alles ein bisschen länger, bis dann diese Beisetzung war, aber alles wunderbar. Also, diese Urne, die beigesetzt wurde, ist so schön bemalt? Oder die zu Hause steht? Nein, nein, die beigesetzt wurde. Die beigesetzt wurde. Und wie gesagt, ich habe ein Bild an euer Team geschickt. Ja. Das müsste eigentlich da sein. Kann sein, dass wir irgendein technisches Problem haben, dass wir es nicht einblenden können. Das ist möglich. Dann beschreib sie doch ganz einfach mal, wie sie aussieht. Das ist eine kleine Urne, die ist ungefähr 5 cm hoch, ist quadratisch und an jeder Ecke ist so ein kleiner Mensch, der die Arme hochreckt. Ah. Und diese kleine Urne steht jetzt bei dir im Wohnzimmer? Ja, bei mir gegenüber. Auf dem Wohnzimmerschrank? Ja. Nur wenn viele Leute sagen, oje, oje, wie gruselig, eine Urne im Wohnzimmer. Ist das nicht gruselig? Nein, das ist überhaupt nicht gruselig. Ich habe das zum Beispiel einer Arbeitskollegin erzählt, der sagte, dass es diese Möglichkeit gibt, wusste ich gar nicht. Mhm. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sowas auch gemacht. Mhm. Für mich ist das nicht gruselig. Aber wenn schon mal ein Besuch kommt und du sagst, da im Kleiderschrank, im Wohnzimmerschrank steht der Papa, ein Stück vom Papa. Was sagen die Leute? Ich habe bis jetzt noch keine schlechte Reaktion drauf gehabt. Mhm. Was war überhaupt der Grund für dich, dieses so zu machen? Ja, weil ich bin kein Friedhofsgänger. Mhm. Ich kann es irgendwie nicht, auf den Friedhof zu gehen und da zu stehen und ist nicht meine Welt. Ja. Und was ist jetzt einfacher und anders für dich, wenn du die Urne quasi jeden Tag dann vor Augen in der Wohnung hast? Ich kann damit quatschen, im Grunde genommen. Mhm. Ich sehe sie, ich kann sie in die Hand nehmen. Mhm. Und das ist ein Stück, was da ist. Ja. Wäre es auch eine Option gewesen, die gesamte Asche in die Wohnung zu nehmen? Wäre es für mich gewesen. Das wiederum geht aber nicht. Doch, das geht auch. Ich bin ganz unsicher, was du mir da erzählst, dass, doch, das dass es in Deutschland gehen soll. Das wär... Doch, das geht auch. Und warum ich hätte nur sagen müssen, ich möchte diese Urne zum Beispiel nach Spanien überführen. Ach so, also schon damit so einem Trick, indem du irgendwas, ja, ja, so meine ich, so meine ich. Du hättest nicht sagen können, ich will die Urne haben, um sie dann Nein. zu Hause hinzustellen. So, nein, das dann geht sind, nicht. Ja genau, da sind wir das wieder auf gleicher Linie. Warum oder wie gesagt, du hattest diese Sendung über die Niederlande. Mhm. Und dann kann ich die Urne wieder einführen und dann kann ich damit machen, was ich möchte. Mhm. Warum hast du dann nicht die gesamte Asche von deinem Vater im Wohnzimmer? Weil das wegen meiner Mutter nicht möglich gewesen wäre. Ach so, genau. Lass uns mal über die Angehörigen sprechen. Also die Mutter lebt noch? Ja. Und wie hat die denn zu diesem Projekt gestanden? Ja, ich habe früher immer einen Scherz gemacht. Ich sag, Mutti, du kommst mit deiner Urne bei mir auf den Wohnzimmerschrank und dann gehen wir Butter holen und dann kriegst du einen Schluck da was zu trinken rein in eine Kneipe. Und das war nur so ein Spaß irgendwie. Mhm. Und dann wurde das immer mehr Realität. Mhm. Ja, und dann musste ich mich jetzt damit auseinandersetzen, dass mein Vater gestorben ist. Und dann habe ich gedacht, nein, du machst das jetzt. Und meine Mutter sagte dann irgendwann zu mir, da fehlt doch jetzt was vom Papa. Ich sag, nein, da fehlt nichts. Das ist ja bei mir. Mhm. Also der war irgendwann mal ziemlich böse auf mich. Der Mama wäre es lieber gewesen, wenn er ganz auf dem Friedhof bestattet wurde. Ja, natürlich. Mhm. Aber mittlerweile kann sie sich damit anfreunden. Aber wenn das nicht so das Ding deiner Mutter ist, ist es doch wahrscheinlich für deine Mutter immer sehr merkwürdig, dich zu besuchen und im Wohnzimmer zu sitzen. Ich glaube, das registriert sie gar nicht so. Oder denkt nicht drüber nach oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber die Urne steht gut sichtbar da. Ja. Mhm. Und die gesamte Asche dann ins Wohnzimmer zu stellen, das wäre für die Mutter unzumutbar gewesen. Naja, das wäre, glaube ich, völlig grausam gewesen. Ja. Lebst du denn alleine? Ja, im Prinzip schon. Ich habe zwar einen Freund, aber ich lebe so in meiner Wohnung alleine. Ah ja. Sonst hättest du das ja mit deinem Partner auch noch abstimmen müssen, wenn du mit ihm jemandem zusammengewohnt hättest. Dann kann man das ja auch nicht alleine entscheiden. Nein, das denke ich, was dann so meine Angehörigen anbelangt, das kann ich ganz alleine entscheiden. So, jetzt hat deine Mutter hat jetzt gesehen, was du jetzt gemacht hast, nachdem der Vater verstorben ist. Hat sie dir irgendwie eine Anweisung gegeben, was du tun sollst, wenn sie einmal stirbt? Nein, ich weiß nur, also sie möchte verbrannt werden und sie bekommt auch ein Bild auf ihre Urne mit roten Rosen. Mhm. Und ich möchte das mit afrikanischen Elefanten haben. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, und du kriegst auch so ein kleines Pöttchen. Und ja, hört sich dösig an. Und sie hat widerwillig zugestimmt, oder wie? Nein, nein, das ja nicht. Also das ist dann okay für sie? Das ist dann okay. Ja. Ja. Das ist gar keine Frage. Jeder soll das für sich entscheiden, finde ich. Und ja, jede Möglichkeit ist, wenn die betroffene Person das gerne so möchte, dann ist es richtig. Insofern finde ich es interessant, dass du mir das so erzählt hast und dass man es eben auch so machen kann. Wenn du dich aber gut fühlst, dann ist alles sehr gut. Perfekt. Ja, perfekt. Liebe Conny, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Markus. Markus ist 18 Jahre alt. Morgen, Markus. Guten Tag, Domian. Ja, Markus, hallo. Um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's um eine Beziehung. Ja. Beziehungsstress, und zwar mit meiner 16-jährigen Freundin. Und zwar ist sie Ausländerin. Mhm. Und ich bin Deutscher und... Woher kommt sie? Sie kommt aus Pakistan. Aus Pakistan, ah ja. Genau. Und hier in Deutschland geboren? Hier in Deutschland geboren, ja. Und die Eltern sind auch Staatsangehörige, also haben die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Und das sind Moslems? Eigentlich, ja, also sie meinte, meine Freundin meinte eigentlich, dass die Eltern gar nicht so religiös sind. Mhm. Aber wenn es denen halt nicht irgendwie so passt, dann wird der Koran gezückt, so nach dem Motto. Ach so. Und das Problem sind halt ja die Eltern. Die Mutter eigentlich jetzt nicht so, also der Vater ist da ziemlich streng, was so Jungs angeht. Ja, was ist denn konkret das Problem? Ja, dass wir uns ja eigentlich nicht sehen dürfen. Ach so, wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Also wir sind jetzt seit 2 Monaten zusammen. 2 Monate. Mhm. Also mehr als 2 Monate, ungefähr 2 Monate, 2 Wochen. Und dazu kommt auch noch, dass es eine Fernbeziehung ist. Wie fern? Über 20 Kilometer. Das ist weit. Und wie oft habt ihr euch überhaupt schon gesehen? Bisher haben wir uns also 8 Mal gesehen. Mhm. 10 Mal, also eigentlich jede Woche ungefähr. Wie geht denn das, wenn kommt sie dich dann besuchen? Angefangen hat sie mit einem Besuch bei mir, dann hat sie gleich gefunkt, dann sind wir zusammengekommen. Und dann eine Woche später ist sie nochmal gekommen, übers Wochenende, da wussten die Eltern noch nichts. Das heißt, sie übernachtet dann auch bei dir? Sie hat einmal, also bisher einmal übernachtet bei mir. Ja. Und das hat halt geklappt, weil die Eltern noch nichts wussten. Mhm. Sie wusste schon vorab, wie die Eltern reagieren würden, deswegen hat sie noch nichts gesagt. Mhm. Und ich war eigentlich schon von Anfang an eigentlich der Meinung, dass da irgendwie die Wahrheit ans Licht kommen sollte. Hat sie denn dann die Wahrheit gesagt mittlerweile? Die Mutter hat Fotos gefunden. Ja. Von uns, also in ihrem Schrank, weil die Mutter, die durchwühlt da ihre Zimmer und so. Mhm. Und hat dann Fotos gefunden und dann gleich, auf 180. Mhm. Und die Mutter, die spielt da so ein bisschen mit. Sie ist auch nicht so der Meinung, dass es so toll wäre, weil ich bin deutsch, das wäre ein Fehler. Mhm. Und wenn sie könnte das akzeptieren, das ist alles so ein bisschen Mist. Also ich weiß auch gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist alles ein bisschen missverständlich. Ich frage einfach mal ein bisschen. Also der Vater weiß es nicht. Der Vater weiß es noch nicht, nee. Der Vater weiß es nicht. Die Mutter ist nicht erbaut, in erster Linie, weil du ein Deutscher bist. Ja, und... Wäre es anders, wenn du auch ein Pakistani wärst? Tja, das ist die Frage. Also, so wie mein Freund das meinte, dass die Eltern generell gegen Beziehungen sind. Also generell gegen Beziehungen. Und wahrscheinlich genau. Ist es dann noch eine Nummer schlimmer, wenn du Deutscher bist. Wahrscheinlich, hatte ja. Sie denn schon mal einen Freund? Ich hatte schon mal einen Freund, ja, aber das ist... Das war nichts Richtiges. Das sind beides so G8-Gymnasiasten, die haben Hobbys und ständig irgendwas zu tun und die haben sich irgendwie nie gesehen. Mhm. Und haben die Eltern auch nichts davon mitbekommen. So, jetzt hast du ein Problem. Du hast eine 16-Jährige, die 200, es ist alles sehr kompliziert. Eine 16-Jährige, ja. Das heißt der Jung noch, die wohnt 200 Kilometer entfernt. Ja. Die Eltern wollen nicht, dass sie einen Freund hat und vielleicht schon gar keinen deutschen Freund. Der Papa weiß es noch gar nicht. Mhm. Die Mutter spielt so mit. Geht's noch eine Nummer schwieriger? Also, hast du wirklich jetzt ein Problem. Ja, das stimmt, ja. Und das Problem ist halt, diese Verhältnisse bei der Familie, die sind halt ziemlich gestört. Die was? Die Verhältnisse bei der Familie sind ziemlich gestört. Mhm. Also der Vater, der hat damals die Kinder geschlagen mhm. und hat angeblich auch mit Drogen zu tun. Mhm. Also Alkoholiker ein bisschen und... Okay, aber das wirst du jetzt nicht umkrempeln können. Und sie ist 16 Jahre und lebt noch zu Hause bei ihren Eltern. Das heißt, die Eltern haben noch einen großen, sie ist zwar schon fast erwachsen, aber noch nicht ganz erwachsen, aber die Eltern haben auch traditionell, kulturell wahrscheinlich noch einen großen Zugriff auf das Mädel. Hm. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Wie denkst du das und wie denkt ihr euch das? Also es muss halt irgendwas passieren, weil... Also bei uns, also wir müssen unsere Beziehung wollen wir halt weiterführen auf jeden Fall. Mhm. Da sind wir uns ziemlich sicher. Das heißt, du bist sehr verliebt und sie ist auch sehr verliebt. Ja, sehr. Ja. Und es ist einfach so, dass ich sie auch irgendwie, ja, irgendwie da rausholen will, weil der Vater fängt schon an mit so Mordgeschichten. Aber der weiß doch noch gar nichts von dir. Nee, das sagt er so vorab schon. Der sagt, der würde den Mann umbringen. Sag nochmal, was sagt der Vater? Ja, so Mordgeschichten, Morddrohungen. Wenn sie nicht spurt sozusagen, dann bringt er sie um. Oder einmal hat er gesagt, dann will er die ganze Familie umbringen, danach will er sich umbringen. Was macht sie denn? Ja, sie spurt halt nicht. Nee, was, ist sie noch Schülerin oder macht sie eine Ausbildung? Achso, ja, sie ist Schüler, 12. Klasse, G8. Mhm. Aber das ist natürlich alles extrem schwierig, Markus. Wie willst du sie da rausholen? Tja, das ist die Frage. Das ist ja fast unmöglich. Wie lebst du? Wo lebst du? Hast du eine eigene Wohnung schon? Ich habe eine eigene Wohnung schon, ja. Und was machst du vom Beruf? Ich bin in der 11. Klasse jetzt. Ach, auch Schüler? Das heißt, du verdienst auch kein eigenes Geld, sondern bist Schüler. Ja, also ich bin nur Schüler, also einen Job habe ich nicht. Mhm. Naja, ich frage nur deshalb, weil das ist nur alles extrem schwierig. Da bin ich aber fast ratlos, muss ich dir sagen. Ja, also, auf jeden Fall, das Problem ist halt, ich will sie halt nicht da, weil die muss halt immer Angst haben, was passiert, weil einmal war sie montags war sie hier, dann von der Schule her klappt das ganz gut, irgendwas ist ausgefallen, dann konnten wir uns treffen, dann ihr Akku geht alle vom Handy, ich konnte mit ihr nicht schreiben, dann kommt eine Nachricht von der Schwester, die eigentlich immer noch so ein bisschen hinter uns steht, dass dann der Vater irgendwie losfährt und er wollte sie bei der Schule abholen und sowas. Das wäre dann schon fast aufgeflogen. Was sagt sie denn? Was will sie? Sie will auf jeden Fall da raus. Aus der Familie. Und sie will auf jeden Fall mit mir zusammenbleiben. Gut, das sind so die Wünsche. Dann muss man auch überlegen, wie man das realistisch hinbekommt. Man braucht Geld, man muss eine Perspektive für sich entwickeln. Sie ist erst, ich sag nochmal, sie ist erst 16, sie ist noch keine 18. Ja, das stimmt. Das ist alles sehr schwer. Wenn, ich würde fast sagen, wenn du jetzt noch nicht so sehr verliebt wärst, ne, würde ich dir sagen, mach den Rückzieher. Da stößt du auf unglaubliche Probleme und das ist wahrscheinlich gar nicht lösbar. Aber das kann man niemandem sagen, der wirklich verliebt ist. Wenn du wirklich verliebt bist, dann hilft der Rat wenig. Ja. Dann kann man nur, ich würde sagen, das ist nur Schrittchen für Schrittchen vorgehen. Dann muss sie versuchen, dass sie ihre Mutter, zumindest ihre Mutter, auf ihre Seite kriegt. Ja. Und dass es vielleicht auch mal ein Gespräch gibt zwischen dir und ihrer Mutter. Ja, das will ich auf jeden Fall. Das habe ich ihr auch schon öfter gesagt, dass ich das, also die Mutter, es kommt mir so vor, dass die Mutter selber unter der Angst leiden muss. Ja. Aber dann, genau, dann wäre ja schon mal ein Schritt weiter, wenn du die Mutter kennenlernen würdest, wenn die dich auch kennt und einschätzt und sieht, dass du ein ordentlicher Kerl bist und so weiter. Und dann muss man zusammen mit der Mutter Pläne schmieden, wie man sich am besten verhält. Ich glaube, so ein Hauruck-Verfahren geht da gar nicht. Ja. Das wäre so mein Tipp und mein Ratschlag. Mehr kann ich da gar nicht sagen, Markus. Es ist sehr schwierig. Mach das erstmal über die Mutter. Das ist, glaube ich, wenn die Eingangstür vielleicht in eine vernünftige Beziehung von dem Ganzen. Ja, und das heißt, wir haben das ja schon gemeinsam schon ausgemacht. Also wenn dann der Vater, der hat einen komischen Job, der ist irgendwie nur manchmal arbeiten. Mhm. Das heißt, wir müssen dann warten, bis er arbeiten geht. Dann das muss irgendwie, die Mutter muss irgendwie gut drauf sein. Mhm. Und das muss alles passen. Also macht es mal über die Mutter. Und darüber hinaus rate ich euch, und die Adresse bekommst du gleich von uns, dass ihr beiden zusammen, du und deine Freundin, mal zu einer Beratungsstelle geht, vielleicht zu Pro Familia. Okay. Da seid ihr mit wirklich Fachleuten, habt das zu tun, und dann könnt ihr in Ruhe die ganze Sache mal austasten und es kann nicht schaden. Vielleicht kommt ein guter Tipp dabei rum. Ja? Alles klar. So machen wir das, lieber Markus. Leg du mal auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Danke. Viel Glück. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Jenny, 33. Guten Morgen, Jenny. Ja, guten Morgen. Hallo, Jenny. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um meine Schwester, die 17 Jahre alt ist, und mit meiner Mutter und mit meinem Stiefvater und mit meinen anderen zwei Halbgeschwistern in Marokko lebt seit 6 Jahren. Mhm. Meine Mutter ist vor 17 Jahren konvertiert zum Islam, seit sie ihren zweiten Ehemann da geheiratet hat. Deine Mutter ist aber Deutsche. Meine Mutter ist Niederländerin. Niederländerin? Ja. Mhm. Aber vorher Christin? Ja. So mehr oder weniger. Also so, ja, genau. Mhm. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Familie ist sehr zerrüttet. Meine Mutter hat Distanz geschaffen über die Probleme, die da entstanden sind mit meinem Stiefvater, der den Islam halt sehr für seine Zwecke ausnutzt. Wir hatten eben schon so ein ähnliches Thema, habe ich gehört. Also bei ihm ist der Islam an sich nicht das Problem, sondern er hat irgendwie eine psychische Störung und nutzt das halt einfach aus. Mhm, mh. Meine Mutter ist schon immer eine sehr schwache Persönlichkeit gewesen. Ich kenne sie gar nicht anders. Mhm. Und ich habe jetzt seit einiger Zeit heimlichen Kontakt zu meiner 17-jährigen Schwester. Also sie hat heimlichen Kontakt. Mhm. Und sie teilt mir also mit, dass sie sehr unglücklich ist, dass sie den Islam nicht möchte, weil sie ist ja auch hier auch schon aufgewachsen. Genau, sie ist hier ist in Niederlande oder Deutschland geboren? Die ist in Deutschland geboren. Ja. Und wie lange hat sie hier gelebt? Also wie gesagt, vor 6 Jahren sind sie nach Marokko ausgewandert. Mhm. Jetzt ist sie 17, also so, ja. Bis zum ersten Lebensjahr. Halt, genau, sie hat dort auch schon die Schule besucht und ja, sie fühlt sich halt hier verwurzelt und der Islam bedeutet für sie eigentlich immer nur Zwang und Gewalt und Aggression und ja. Sie will das nicht und jetzt zu einem, also und jetzt, sie hat mir geschildert, dass sie eigentlich loswerden wollen, dass sie ihr mal wieder sagen, verzieh dich, wir können dein Gesicht nicht mehr sehen, du bist es nicht wert. Aber wie praktisch, wenn diese loswerden wollen, dann kann sie doch kommen. Ja, genau, und das ist das Problem, also das, bei denen ist es ja offensichtlich so, dass das nicht ehrenhaft ist, einfach ein weibliches Kind zu entlassen. Sondern sie wollen sie jetzt zwangsverheiraten. Ach du Lieber. Ja, und jetzt ist natürlich bei ihr großer Alarm. Sie will weg. Ja, sicher. Und ich weiß nicht, wie ich von hier aus reagieren soll. Ich würde ihr gerne helfen natürlich. Sie könnte auch zu mir oder sie könnte auch zu meiner anderen Schwester, die ist 31, aus erster Ehe auch meine Schwester halt. Mhm. Und was spricht dagegen, sie zuerst mal bei euch aufzunehmen? Das Problem ist, wie kriegen wir sie hierher? Das heißt, sie kann sagen, ich will mal einen Besuch in Deutschland machen. Meine Mutter ist auch in den letzten 6 Jahren 3-mal hier gewesen, aber nie vollständig. Sie hat immer nur ein Kind mitbekommen. Ach so, aus Angst, dass sie hier bleibt. Genau, einfach schon zu verhindern. Das heißt, deine Schwester müsste wirklich fliehen. Meine Schwester müsste fliehen. Und sie hat mir gesagt, das hat mir meine Mutter auch verheimlicht, also jetzt ignoriere ich ihre Telefonanrufe, weil ich kann ihr jetzt telefonisch gar nicht begegnen, meiner Mutter, weil ich so aggressiv bin und dann Angst hätte, dass ich meine Schwester verrate. Mhm. Weil, was immer sie jetzt vorhat, ich darf auf jeden Fall nicht vorab irgendeine Information geben. Auf jeden Fall ist für dich klar, die Schwester ist in großer Not und steht unter großem Druck und du möchtest ihr auf jeden Fall helfen. Ich möchte ihr auf jeden Fall helfen. Das heißt, letztendlich muss etwas organisiert werden, etwas Schwieriges, dass sie da rauskommt. Ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich war auch schon einen kleinen Schritt weitergekommen. Ich hatte Kontakt aufgenommen zum Weißen Kreuz. Die konnten wiederum einen anderen Kontakt herstellen, die dann meine Schwester, die 31-Jährige, weiter gepflegt hatte, weil es zeitlich einfach für sie besser vereinbar war. Und sie hatte dann innerhalb dieses Kontaktes klären können, dass wenn meine Schwester einen niederländischen Pass bekommt, das ist auch geplant, dass sie einen niederländischen Pass bekommt, das hat sie mir schon gesagt. Was heißt bekommt? Warum hat sie ihn nicht? Weil sie ist jetzt noch 17 und sie hat noch keinen Pass. Und so wie sie mir erklärt hat, ist der jetzt gerade irgendwie in der Mache. Und aber noch nicht fertig. Wie das so abläuft, weiß ich auch nicht. Irgendwas mit der Botschaft und so. Und die sind auch gereist irgendwie. Und der wäre in 2-3 Monaten irgendwie fertig. Das heißt, aber den könnte sie sich eigenständig bei der Botschaft wahrscheinlich der Niederlande dort abholen? Eigenständig nicht, wahrscheinlich mit den Eltern nur. Also sie hat davon gesprochen, dass sie sich den dann irgendwie stibitzen möchte. Ja, aber die werden doch bestimmt ihr diesen Pass dann wegnehmen. Ja, ich habe auch noch keine Ahnung. Ich sag, hast du denn, also ich helfe dir bei allem, sobald du einen Plan hast. Wenn du einen Plan hast, helfe ich dir, ne? Ich kann das auch nicht abschätzen, inwieweit sie auch wirklich, ich halte sie für sehr tough und für sehr stark. Ja, aber sie ist erst 17. Genau, aber sie ist überfordert. Ich kann es nicht abschätzen, inwieweit sie wirklich diese Probleme erkennt und diese Hürden meistern kann. Sie hat auch keine deutschen Papiere. Nein. Nein. Und auf jeden Fall, sie war wohl schon mal abgehauen für 8 Monate. Also bis nach Marrakesch sei sie gekommen. Ja. Und war 8 Monate weg. Darüber hatte mir meine Mutter auch nichts berichtet, hat sie mir auch verheimlicht. Und da hätte man sie auch nicht gesucht, weil ich gesagt habe, wie viel Gefahr geht denn aus, dass, wenn du es hierher schaffen könntest, dass mir hier irgendwie eine Horde Araber vor der Tür stehen und mich und meine Tochter bedrohen oder so. Das ist natürlich auch alles für mich gefährlich dann, ne? Also wenn das so weit käme und sagt, da hatte sich keiner für interessiert, aber jetzt soll sie verheiratet werden. Und sie darf halt jetzt nicht so ausreisen, ohne Zustimmung der Eltern, weil sie ja noch nicht 17 ist. Und wenn sie einmal verheiratet ist... 17 ist sie, hast du gesagt. Ja, die wird im März 18. Aber wenn sie einmal verheiratet ist, dann ist, glaube ich, alles zu spät, weil dann braucht sie innerhalb dieses Landes immer die Zustimmung ihres Ehegatten. Aber ich bin ganz sicher, da bin ich jetzt völlig überfragt. Es wird bestimmt in Deutschland, wird es eine Organisation geben, die sich genau mit solchen Dingen beschäftigt. Da ist deine Schwester nicht die Einzige, die in einer solchen Situation ist. Ja, und diesen Kontakt hätte ich gerne, weil ich war ja schon, wie gesagt, ein bisschen weiter gekommen. Mhm. Diese Frau vom Weißen Kreuz und so weiter hatte jemanden vermittelt und diese Frau hat gesagt, wenn die Kadisha es bis in die EU schafft, können wir ihr auf jeden Fall helfen. Wir fangen sie auf. Jetzt haben wir diesen Fall beschrieben. Genau. Du hast den Fall beschrieben. Ja. Ich bin hundertprozentig nicht, aber sehr sicher, dass uns irgendjemand in Deutschland jetzt zuschaut oder zuhört, der eine Idee hat, was man da machen könnte. Man muss sie aus Marokko rauskriegen. So, und diese Person bitte ich, uns zu mailen. Ja. domian@wdr.de. Mit Telefonnummer natürlich, damit wir den Kontakt dann zu dir, zu Jenny herstellen können. Ja. Das ist das, was ich dir anbieten kann, denn da sind wir jetzt hier auch überfragt, Jenny, sage ich hier ganz offen. Ja, das war ein Versuch. Ist ja völlig in Ordnung. Wir haben so oft schon große Hilfe bekommen aus den Reihen des Publikums. Das ist manchmal ganz beeindruckend. Also der Fall ist klar geschildert. Sie hatten noch keinen EU-Pass, also weder Deutsch noch Niederländisch. Das steht aber an. Ja. Sie ist geboren in den Niederlanden? Nee, sie ist geboren in Deutschland. In Deutschland, also haben ja auch keine Wurzeln mehr in Niederlande. Es ist irgendwie, aus irgendwelchen Gründen ist es so, dass meine Mutter halt noch nie einen deutschen Pass besessen hat, obwohl wir mit Niederlanden nicht mehr verwurzelt sind. Vielleicht ist das auch noch interessant, sie ist immerhin in Deutschland geboren. Das heißt, vielleicht könnte man sogar über Deutschland irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Ich frage es mal einfach so ins Schwarze hinein. Ja. Ein Fachmann wird da schon irgendwas sich überlegen können. Jenny, ich verspreche dir, sobald hier bei uns was eintrudelt, du kriegst sofort Bescheid. Und dann drücke ich wirklich die Daumen, dass ihr eure Schwester heil da unten rauskriegt. Und dass sie hier in Freiheit leben kann und unbehelligt leben kann. Das wünsche ich mir. Der Kontakt entsteht dann über meine E-Mail, die ich angegeben habe, oder? Ja, oder wir haben ja deine Telefonnummer. Okay, wunderbar. Gut, Jenny. Ich danke. Wir drücken dir Daumen, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's gleich mit Erika. Erika ist 69. Hallo, Erika. Hallo, Domian. Hallo, Erika. Jürgen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich ja auch, dass ich endlich durchgekommen bin. Über was reden wir beide? Wir reden über einen schlimmen Fall. Einen schlimmen Fall? Mein Nachbar. Wir haben früher mal so geklönt immer und alles sowas. Mhm. Aber nichts weiter, nur geklönt. Ja. Und uns nett verstanden und alles. Mhm. Und dann ist er irgendwie mal frech geworden. Da habe ich gesagt zu ihm, er möchte nicht mehr kommen. Was hat er denn gemacht? Dann hat er schlimme Sachen hier gemacht. Nee, inwiefern ist er frech geworden? Was hat er? Er ist laut geworden, hat mich angepöbelt mit ganz schlimme Worte. Soll ich sie sagen? Ja, sag mal. Nutte, Hure, Schlampe und nebenan wohnt einer von der Saga. Von was? Von der Saga. Wir wohnen in der Saga-Wohnung. Was ist Saga-Wohnung? Das ist Saga und GWG. Das ist so eine Gemeinschaft. So, ne? Saga. Sagt mir nichts, aber egal. Egal. Mhm. Und der wohnt hier auch und keiner hört, wenn er hier Terror macht. Mhm. Er haut an die Türen. Er hat jetzt am Sonnabend war das. Musste ich dreimal die Polizei holen. Da hat er den Spion eingehauen. Also macht dir richtig das Leben schwer jetzt. Richtig, ich kann nicht mehr. Ich kipp irgendwann um. Wie lange setzt der dir jetzt schon so zu? Es ist schon, ich habe hier aufgeschrieben. Es ist am 4., also am 17.11. war das jetzt. Mhm. Am 4.8. Mhm. Am 3.3. So lange schon. Am 1.4. Ich kann das nicht mehr. Und immer wenn ich sage, Peter, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Das ist doch zu verstehen. Was? Beschreib doch mal. Geht er weg und haut mir hier die Türen ein. Also er haut die Türen ein. Was macht? Er kann nicht die Türen einhauen, weil die stabil sind. Aber er haut an die Tür, macht Radau. Er haut richtig an die Tür. Mhm. Was macht er noch? Ich sehe, dass du da bist, du alte Schlampe. Mach auf und so weiter und so fort. Und letztes Mal hat er von seinen Hunden Kot an die Tür geschmiert. Das habe ich auch noch auf dem Handy. Lauert er dir auch auf, wenn du einkaufen gehst? Nein, oder so? Nein. Das nicht? Nein, das ist nicht. Ja, Gott sei Dank. Aber er wohnt ja in der Straße bei mir, ne? Begegnest du ihm denn schon mal auf der Straße? Ich habe ihn schon mal gesehen. Ja, da hat er Gott sei Dank nichts getan. Da ist man, was habt ihr gemacht? Aneinander vorbeigegangen? Aneinander vorbeigegangen. Er war mit seinen zwei Hunden. Hm. Und er ist vorbeigegangen und ich bin auch vorbeigegangen, Gott sei Dank. Aber er hat mich auch schon einmal beschimpft auf der Straße. Also läuft es immer darauf hinaus, dass er vor deiner Tür steht und da Radau macht? Und das Schlimme ist, weißt du, dann muss ich die Polizei holen und ich muss da Rede und Antwort gestehen. Was tue ich denn? Nur weil er hier mich tyrannisiert. Wie lange war eigentlich euer Verhältnis gut? Kein Verhältnis. Nee, ich meine, wir haben kein Verhältnis. Weißt du, das ist so gewesen. Meine Tochter und sein Sohn, die haben so ein paar kleine Schwierigkeiten. Und da hat man dann manchmal drüber geredet und so. Und war alles gut. Und da hat er mal eine Waschmaschine kaufen gegangen. Und dann ist er ausgeflippt irgendwie. Also die Frage war, ich weiß, dass es kein Verhältnis war, aber wie lange war der Kontakt gut? Ein Jahr, zwei Jahre? Wie lange ist das jetzt? Das geht immer hin und her. Er steht mit Arm auf der Tür. Nein. Ich habe gefragt, wie vorher, wie lange der Kontakt gut war. Also gut, der war eigentlich gut. 2-3 Jahre. Na, da haben wir es doch. 2-3 Jahre. Der war gut und wir haben auch nachts Essen gekocht, weißt du? So, jetzt hast du die Polizei angerufen. Ja. Hast du ihn denn mittlerweile mal angezeigt? Ja, ich habe ihn angezeigt und ich habe von der Staatsanwaltschaft hier es bleibt Ihnen überlassen, die Angelegenheit im Privatklage beim Amtsgericht zu verfolgen. Zuvor müssten Sie einen Sühneversuch unternehmen. Ein was für einen Versuch? Ein Sühneversuch. Das ist bei der Rechtsauskunft. Und das ist ja wohl das Letzte, ne? Sühne, ich will mit dem Mann nichts zu tun haben. Nein. Da müssten jetzt eigentlich härtere Geschütze aufgefahren werden, dass der sich deiner Wohnung beispielsweise gar nicht mehr nähern darf. Ich habe die Vermietung, Saga, habe ich Bescheid gesagt, wie er da die Haustür verschandelt hat mit Kot. Da haben die das sauber gemacht von der Saga und das war's. Das war's. Ja gut, die können auch keine weitere Anzeige vielleicht machen. Aber wem soll ich denn noch? Du bist die einzige Möglichkeit jetzt, wo ich denke, dass... Erika, du wirst jetzt mal bitte Kontakt mit dem Weißen Ring aufnehmen. Kennst du das? Kenne ich nicht, aber gehört habe ich schon. Ja. Da bist du mit sehr kompetenten Leuten im Gespräch. Im Gespräch. Das ist eine Opferorganisation, Opferhilfsorganisation, die dir auch klar sagen können, wie du gerichtlich vorgehen sollst, ob du gerichtlich vorgehen sollst, überhaupt was du machen sollst. Diese Adresse, diese Telefonnummer bekommst du jetzt gleich von uns. Gut. So, dann hoffe ich, dass du damit dann weiterkommst und hoffe natürlich, dass du irgendwann von dem Kerl deine Ruhe hast, vor dem Kerl Ruhe hast. Das geht an die Nerven, ne? Ja, meine Nerven, ich kippe irgendwann. Sonntag ist mein Bruder aus Amerika gestorben. Ich kipp irgendwie Ich kenne es hier nicht mehr. Das verstehe ich. Das zermürbt. Ja. Liebe Erika, du legst auf, wir melden uns gleich. Ich bedanke mich. Alles Gute und toi, toi, toi. Tschüss. Endlich habe ich dich zu fassen. Ja. Alles Liebe, tschüss. Okay, danke. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss, tschüss. 1:43 Uhr haben wir. Und wir machen weiter mit der Sandra. Und Sandra ist 33. Guten Morgen, Sandra. Ja, hallo. Hallo, Sandra. Es geht um das Thema, so gesagt, Elternliebe oder Mutterliebe. Ja, wie soll ich beschreiben? Ich weiß es nicht genau. Also ich habe von meiner Mutter nie Liebe erfahren, wie es so gesagt ist. Also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und das ist die Mutter von meiner Mutter. Sie ist auch schon mal öfters zu ihr gekommen, wenn ich die dann in den Arm nehmen wollte, fing sie an zu brüllen. Und dann ist mein Opa dazwischen gegangen und ich habe dann Ärger bekommen deswegen. Bitte? Ich habe dann Ärger deswegen bekommen, weil mein Opa dachte, dass ich sie ärgere. Nur weil ich eigentlich sie in den Arm nehmen wollte. Weil du deine Mutter in den Arm nehmen wolltest? Und die Mutter hat gebrüllt? Genau. Warum bist du eigentlich überhaupt bei den Großeltern aufgewachsen? Ja, das heißt eigentlich, meine Mutter mich nicht ernähren konnte, weil mein Vater so gesagt abgehauen ist. Ja, wie heißt, also der hat uns dann mit anderthalb, wo ich anderthalb war, glaube ich, ist er gegangen. Er hatte dann auch immer andere Frauen und so, war dann das kann ja nicht der Grund sein, weswegen deine Mutter dich nicht wollte. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe es immer versucht. Bis heute weißt du das nicht. Nein. Mhm. Ich habe auch jetzt noch Kontakt zu der, weil ich ja bei der Mutter so gesagt groß geworden bin. Und vor kurzem ist auch mein Opa gestorben, der eigentlich so gesagt wie mein Vater war. Aber ich konnte nicht so richtig trauern um den, weil ich 3 Monate altes Baby hatte und schon so gesagt wieder schwanger war. Mhm. Darum, ich hatte ganz andere Probleme. Lass mich mal noch was fragen, Sandra. Ich habe es jetzt gerade nicht verstanden. Lebt die Oma noch? Ja. Die lebt die Oma noch. Hast du denn, du bist jetzt eine erwachsene Frau, hast du mit der Oma denn mal ganz offen gesprochen, was da mit der Mutter los war? Oder ist? Ich kann das nicht irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich habe so Probleme mit meinen Leuten, so darüber zu reden. Also, ich weiß nicht warum. Also es ist noch kein offenes Wort richtig. Ja. Ich habe mal nur Erzählungen gehört, dass meine Oma mich weggenommen hat von meiner Mutter und aber. Also es ist ja zu vermuten, wenn deine Mutter dich so ablehnt, dass da vielleicht irgendwas Schlimmes war, wie du vielleicht gezeugt wurdest. Ich weiß es nicht. Meine Mutter sagt ja auch immer so, ein Unfall war mit mir und alles, aber ich kann ja nicht dafür. Und ja, du kannst ja gar nichts. Nur weil sie die Pille anscheinend vergessen hat, meinte sie. Und ja. Wie ist denn heute der Kontakt zu der Mutter? Also, meine Kinder ein bisschen besser geworden, aber vor kurzem war dann auch wieder so, ich habe meine Haare abgeschnitten, das erste Mal in meinem Leben. Ich finde mich eigentlich ganz okay so damit. Ja. Nur dann habe ich meine Mutter gefragt, ob sie mich so mitnehmen würden und sagte sie so, ja, mir ist doch egal. Von mir aus kannst du auch rumlaufen wie eine Vogelscheuche oder so. Also das also sind so Sachen. Immer Demütigung, immer Verletzung, ja, keine genau. Anerkennung, gar keine Liebe oder sowas. Genau das. Und das tut natürlich sehr weh. Und du hast selbst Kinder jetzt, 2, sagst du? Ja. 2 Kinder und bist du in einer Beziehung oder alleinerziehend? Also ich bin verheiratet. Mhm. Mein Mann leidet eigentlich auch sehr darunter, weil ich eigentlich auch immer schlecht gelaunt bin und so. Und das tut mir auch eigentlich leid. Aber ich merke das auch, dass du bist ja so. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme aus diesem Teufelskreis. Ich weiß eigentlich, dass ich keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter nehmen sollte, aber ich habe eigentlich die Hoffnung, dass ich dann irgendwann mal diese tolle Familie habe. Aber ich verstehe, Sandra. Das ist ein Teufelskreis, in dem du schon ganz lange steckst. Und dein ganzes Leben, solange du denken kannst, ist das ein Problem für dich. Und du hast es als Kind immer abgekriegt. Du hast es ja gerade schon erklärt, einen Fall geschildert. Und bis heute, dass die Mutter so etwas zu dir sagt. Ja. Das macht einen natürlich auch kaputt. Und das tut einem auch unglaublich weh. Und damit zurechtzukommen, ist auch ausgesprochen schwer. Vor allen Dingen, wenn niemand mal ein Wort sagt, warum das so ist. Ja. Du könntest ja viel besser mit der Situation umgehen, wenn du klar wüsstest, was da war. Nehmen wir mal an, das muss ja nicht sein. Ich sage es nur mal so als Beispiel. Deine Mutter wäre vergewaltigt worden. Das muss ja nicht sein. Ich sage es nur so als Beispiel. Dann könntest du das ja noch eher alles verstehen, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Wahrscheinlich ist es gar nicht der Fall. Natürlich nicht. Es wird irgendwas anders sein. Ich weiß es nicht. Ich habe vor kurzem mit meinem Vater auch Kontakt aufgenommen und ich weiß. Was sagt der denn so? Ja. Er versucht irgendwie auch ein bisschen nette Wellen und so zu machen, aber ich merke auch, dass er irgendwie nicht so dieses Verhältnis zu mir hat, weil ich habe vor kurzem eine Prüfung bestanden, wollte ihm das sagen, aber dann hat er mich auch so gesagt abgewimmelt und das war vor 2 Monaten und er hat bis jetzt nicht angerufen. Weißt du, Sandra, ich glaube, du musst lernen und das kann man, glaube ich, gar nicht alleine lernen, das muss man zusammen mit einem Fachmann machen, dass du all diese Dinge gar nicht mehr an dich herankommen lässt. Ich glaube, du versuchst so zwanghaft da irgendwie Familie und gute Stimmung herzustellen und hast die Illusion einer intakten Familie, aber die wirst du so nicht erreichen und so holst du dir immer wieder Schmerzen und Verletzungen. Ja, mich auch noch sehr wehgetan hat, weil Freundinnen haben mir eher gesagt, dass meine Mutter schwanger ist. Also ich habe jetzt eine Schwester von 10 Jahren und die lebt eigentlich bei meiner Mutter und lebt genau das noch schlimmer durch, als was ich hatte. Und die sitzt nur am Computer in ihrem Zimmer. Ich krieg die gar nicht mehr raus. Ich versuche es als ältere Schwester schon mal irgendwo hin mitzunehmen. Dann, Sandra, wir werden nicht die Probleme deiner Mutter lösen und was da los ist mit der, sondern du musst alles daran setzen, dass du dich in den Griff bekommst, dass du das verarbeiten kannst und dass du dich vor all diesen Sachen auch schützen lernst. Das heißt, das geht nur mit einer Therapie und einem guten Therapeuten. Aha. Das rate ich dir sehr dringend. Ich glaube, es färbt ja schon auf deine Familie jetzt ab, wenn du sagst, dein Mann ist auch schon genervt, du weinst jetzt hier, ich höre ja, wie sehr dir das an das Herz geht. Ja, manchmal denke ich, ich habe es überwunden, aber dann kommen wieder so Stunden, wo mich das echt überwältigt alles. So, jetzt wird dich meine Psychologin anrufen. Mhm. Die wird dir erklären, was für eine Therapie gut für dich wäre und wie du das anstellst. Und dann rate ich dir dringend, das auch zu machen und das anzugehen. Mhm. Ja? Okay. So, liebe Sandra, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Claudia, so heißt die Psychologin heute Nacht bei uns, angerufen. Und alles weitere gleich. Dankeschön. Von Herzen alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. So, und weiter geht es mit Sabine. Sabine ist 29. Guten Morgen. Ja, hallo. Sabine, hallo. Genau, Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Sabine? Ja, bei mir geht's um einen Freund, der angeblich wegen sexuellem Missbrauch an einem Mädchen angeklagt ist. Du sagst angeblich. Du glaubst es nicht? Nicht so wirklich. Erzähl mal von dem Fall ein bisschen. Also ich bin mit ihm drei Jahre ungefähr befreundet. Ich habe ihn in der Kurklinik kennengelernt, also ziemlich genau, also psychosomatisch. Mhm. Und seitdem haben wir auch fast täglich immer Telefonkontakt gehabt. Aber nur eine Freundschaft? Ja, genau, nur eine Freundschaft, ja. Und dann habe ich aber irgendwann jetzt so ab April hab ich jetzt einen Freund und so. Da war der Telefonkontakt natürlich ein bisschen eingeschränkt. Und irgendwann habe ich ihn dann wieder versucht zu erreichen und dann ging er immer nicht dran und irgendwann ging seine Mutter dran, er ist ursprünglich Kroate und die Mutter aus Kroatien war da und hat mir gesagt, er wurde inhaftiert. Und da habe ich schon immer überlegt, die ganze Zeit, also seit Juni ungefähr. Mhm. Und in Deutschland dann, inhaftiert? Ja, genau. Ja. Mhm. Und habe ich die ganze Zeit gerätselt, was das sein könnte und jetzt habe ich, die Mutter hat es auch nur über die Zeitung erfahren, weswegen er angeklagt wird, weil der Anwalt auch nicht drüber sprechen darf und er selber auch nicht bei Besuchen. Dass er halt wegen sexuellem Missbrauch an dem Kind seiner Ex-Freundin angeklagt wird. Wie oft hast du ihn denn nach diesem Kuraufenthalt gesehen? Also gesehen nur 3-4 Mal. Mhm. Ansonsten haben wir also, wie gesagt, fast täglich telefoniert. Gut, da kann man natürlich keinen Menschen kennenlernen. Nee, das stimmt. Da kann man wirklich keinen Menschen kennenlernen. Nee, das stimmt, ja. Und deswegen bin ich halt auch, also ich war eigentlich, also wie man so ist, wenn man jemanden kennenlernt und jeden Tag telefoniert über seine Sorgen und Ängste oder was weiß ich, so Alltägliches und dachte ich, ihn eigentlich zu kennen. Und jetzt habe ich irgendwie die Sorge, dass ich mit einem Kinderschänder befreundet war. Aber er hat mir jetzt schon 2 Briefe geschrieben aus dem Gefängnis raus und sagt, dass er unter den Vorwürfen leidet. Also er darf nicht schreiben, worum es genau geht, aber halt so indirekt. Darf er denn schreiben, ich war es nicht? Nee, das darf er nicht. Darf er auch nicht schreiben? Nein, gar nicht. Mhm. Mhm. Auch nicht, wenn seine Mutter ihn besucht, dürfen die auch nicht darüber sprechen. Also dann sind die zu zweit mit einem Beamten im Raum und da dürfen die nicht über die Sache sprechen. Wann wird der Prozess sein? Am 30. diesen Monats. Achso, das ist ja dann schon nächste Woche. Ja, genau. Danach weiß man dann mehr. Ja. Wird die Mutter bei dem Prozess dabei sein? Nee, die will aus psychischen Gründen, das wird sie nicht schaffen. Mhm. Hat sie gesagt, da will sie nicht bei sein. Und du kennst ja jetzt niemanden außer die Mutter. Genau. Mhm. Das heißt, und halt nur aus Erzählungen, die Ex-Freundin mit dem Kind. Ich habe auch einmal mit ihm telefoniert, da war das Kind auch da. Mhm. Und da haben wir halt telefoniert und dann kam sie halt rein, also es war schon später abends und dann kam sie rein und dann fragte er, hey, was ist los? Und dann sagte sie, sie kann nicht schlafen und sie will noch kuscheln. Und dann hat er gesagt, ja, dann komm mal her. Und dann hat er halt zu mir gesagt, okay, ich rufe dich dann gleich nochmal an, wenn ich sie wieder ins Bett gebracht habe. Obwohl es seine Ex war. Ja, genau. Sie hat also, er hat noch hin und wieder scheinbar noch öfter, als ich wusste, weil der Kontakt ja nachher ein bisschen mäßiger wurde, so einmal die Woche nur noch, dann wohl noch öfter auf sie aufgepasst. Wie kam es denn, er hat gekuschelt mit dem Mädchen, nicht mit der Ex-Freundin? Naja, mit dem Mädchen. Mit dem Mädchen, also, das Mädchen hat gesagt, ich möchte noch kuscheln. Ich verstehe, dann hat er, ich verstehe. Wie kam es denn eigentlich, dass zwischen euch nicht weiter was passiert ist? Zwischen wem? Zwischen dir und diesem Mann. Weil es von Anfang an freundschaftlich war. Das war für dich klar und für ihn auch? Ja. Also wir haben beide ADHS, deswegen waren wir auch in der Kur. Und das war von Anfang an, war das so ganz normal, dass wir nur Freunde sind. Nur stochen und dass wir halt auch über alles sprechen konnten und so. Ja. Nur stochen wir beide jetzt komplett im Nebel. Du weißt im Prinzip sehr wenig und ich weiß noch wenig, noch weniger. So, und mein Problem ist jetzt halt, wenn sich rausstellen sollte, dass das war, was ich dann mache. Also ich meine, bisher, wenn man das hörte im Fernsehen, Kinderschänder und so, da hat man natürlich klar seine Meinung. Aber wenn man dann jetzt so selber betroffen ist, jemandem, der einem eher nahe steht, was macht man dann? Was willst du machen? Nix machst du. Der wandert hoffentlich dann in den Knast und du wirst dich von diesem Kontakt verabschieden. Das machst du. Ich meine, sei froh, dann kannst du ja schon fast froh sein, dass du relativ weit weg von dem warst. Stell dir mal vor, du wärst wirklich mit dem in einer Beziehung gewesen. Das gibt's ja auch alles. Und dann kommt sowas raus. Dann ist das ja ein ungeheurer Schock. So ist es auch schon ein Schock, gebe ich dir recht. Aber du bist ja noch relativ abgepuffert. Das ist kein enger Kontakt gewesen. Du hast den gar nicht oft gesehen. Also, kann man weiter gar nichts zu sagen. Du musst den Fall weiter verfolgen und mal abwarten, was die Gerichtsverhandlung erbringt. Ne, was dann in der Presse steht, mehr kann ich gar nicht sagen. Und du letztendlich ja auch nicht. Liebe Sabine, harren wir der Dinge mal, ne? Ja. Würde ich sagen. Okay. Du kannst nichts machen, dir sind die Hände gebunden, was wirst du tun? Ja, das stimmt, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Alles klar. Ciao. Dankeschön, tschüss. Hier ist Sabine noch. Sabine ist 50. Hallo Sabine. Hallo lieber Jürgen. Hallo Sabine, um was geht's bei dir? Ja, lieber Domian, voriges Jahr am 3. April ist mein Mann kurz vor seinem 61. Geburtstag verstorben an Krebs. Und seitdem bin ich kein Mensch mehr. Also er hat sozusagen einen großen Teil meines Lebens mitgenommen. Ja. Ich werde mit seinem Tod, komme ich gar nicht klar. Wie lange wart ihr beiden denn zusammen? Also es war mein zweiter Mann. Wir waren 20 Jahre zusammen, davon 14 Jahre verheiratet. Ganz glücklich. Das war der tollste Mann und das wird auch immer bleiben. Und mein Problem, ich bin auch in psychologischer Betreuung, erst in einer Krisenintervention und jetzt richtig in einer harten Therapie. Ich wollte mir das Leben nehmen, soweit ist es. Was ist für dich? Ich habe keinen Anlaufpunkt, Domian. Du hast keinen Anlaufpunkt? Nein. Was heißt das? Ich kann nicht auf den Friedhof nirgendwo hingehen. Warum nicht? Ich kann meinen Mann nicht besuchen. Mein Mann ist Körperspender bei ihm. Und davon hakt es. Das heißt, er ist ein Plastinarium. Natürlich. Bei dem Plastinator, Professor von Hagens. Ach, dein Mann hat seinen Körper zur Verfügung gestellt für so eine Totenfigur. Ja. Ich könnte jetzt im Prinzip hingehen und man würde mir auch sagen, als was er ist, aber ich hab den Mut noch nicht, die Kraft nicht. Ist denn diese Figur schon hergestellt? Ja, es dauert, man sagte mir, ein Dreivierteljahr bis Jahr. Und wo steht diese Figur jetzt? Hier bei uns in Guben. In Bonn? In Guben. Hier an der Neiße in Guben. Ach so. Wo steht sie denn da? In einem im Lager oder? Nee, richtig dort in der Halle. Er hat dort auch eine Ausstellung und dort wird ja auch, ich weiß ja nicht, ob er hier ausgestellt ist oder in Heidelberg oder irgendwo. Ich weiß nicht mal, ob er ein Scheibenplastinat ist. Hat er das denn mit dir so richtig intensiv abgesprochen? Ja. Und du hast vorher schon gesagt, dass du es nicht willst? Nein, ich habe ihn so geliebt, dass ich seinen Willen akzeptiert habe. Das ist natürlich für die Hinterbliebenen wirklich schwer, so etwas. Wenn man alleinstehend ist, hätte ich da kein Problem mit, aber... Ich habe allerdings jetzt gleich ein Problem, meine Sendung ist vorbei. Das tut mir total leid, Sabine. Hm? Aber wir werden uns gleich bei dir nochmal melden. Hm? Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Danke, ja? Lieber Jürgen. Alles Gute. Und dir wünsche ich auch viel Gesundheit. Dankeschön. Dankeschön. Gut. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Christoph Gellert, morgen offene Themennacht, wieder 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.